was ein, teilte Amazon mit. Der wohl berühmteste russische Ex-Häftling Chodorkowski ist nach seiner Freilassung nach Berlin gereist. Kanzlerin Merkel freut sich über die Begnadigung des 50-Jährigen. Es sei richtig gewesen, auf den Fall immer wieder hinzuweisen, so die CDU-Chefin. Gestern gab der russische Präsident Putin bekannt, seinen schärfsten Gegner nach 10 Jahren Haft freizulassen. Leibliche Väter können nicht in jedem Fall die rechtliche Vaterschaft für sich beanspruchen. Das hat das Bundesverfassungsgericht klargestellt. Laut Urteil hat die bestehende soziale Familie Vorrang. In dem Fall war eine Frau durch einen Liebhaber schwanger geworden. Das Kind zog sie aber mit ihrem Ehemann auf. Der leibliche Vater bekam vor Gericht lediglich ein Umgangsrecht zugesprochen. Die meisten Kinder und Erwachsenen kennen den Capri-Sonne-Trinkbeutel. Die Form der Verpackung ist so charakteristisch, dass sie die Konkurrenz nicht einfach kopieren darf. Der Standbodenbeutel genieße eine schützenswerte Sonderstellung, entschied das Landgericht Braunschweig. 2 Konkurrenten hatten ihre Produkte ebenfalls in den gleichen Trinkbeuteln abgefüllt wie der Capri-Sonne-Produzent. Hitradio Ohr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Präsentiert von Rewe Toll, Ihr Einkaufszentrum in Straßburg. Ab sofort und noch bis Weihnachten täglich für Sie geöffnet. Unser kleines Weihnachtsgeschenk? Jeden Tag 3 Stunden lang kostenlos parken. Mehr Infos auf rewetoll.com. Staus und Behinderungen. A5 Basel Richtung Karlsruhe zwischen Rastatt Süd und Rastatt Nord. Geräumte Unfallstelle und 3 Kilometer Stau noch. A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart zwischen dem Dreieck Karlsruhe und Pforzheim West haben wir noch 4 Kilometer stockenden Verkehr. Auch da geht's mit den Staukilometern weiter abwärts. Wir wünschen gute und sichere Fahrt. Hitradio Ohr. Hitradio Ohr. Einfach näher dran. Einfach näher dran. ich dir nur in die Augen sehen. Mir wird so heiß, wenn du da bist, ohne Scheiß. Wenn du da bist, flieg mich aus. Wenn du da bist, fang ich an durchzudrehen. Mir wird ganz heiß, wenn du nah bist, willst das Eis. Wenn du da bist, flipp ich aus. Wenn ich dir nur in die Augen seh. Immer wenn du da bist, ohne Scheiß. Immer wenn du da bist, immer wenn du nah bist. Immer wenn du da bist, immer wenn du nah bist. Fühlst du es nicht auch, das Kribbeln tief im Bauch? Den Pulsschlag unter meiner Haut. Bleibt die Zeit hier stehen, wenn wir uns in die Augen sehen. Weck mich heute nicht auf, nein, weck mich heute nicht auf. Der Traum mit dir ist wie Magie. Wenn du jetzt bei mir bist, fühl ich mich schwerelos. Hörst du die Melodie? Mir wird so heiß, wenn du da bist, ohne Scheiß. Wenn du da bist, flipp ich aus. Wenn du da bist, fang ich an durchzudrehen. Mir wird ganz heiß, wenn du nah bist, schmilzt das Eis. Wenn du da bist, flipp ich aus. Wenn ich dir nur in die Augen seh. Mir wird so heiß, wenn du da bist, ohne Scheiß. Wenn du da bist, flipp ich aus. Wenn du da bist, fang ich an durchzudrehen. Mir wird ganz heiß, wenn du nah bist, schmilzt das Eis. Wenn du da bist, flipp ich aus. Wenn ich dir nur in die Augen seh. Tonight just wants to say I'm

Hip-Hop-Spezial auf allen Fluren und Floors. Das ist der erste Weihnachtsfeiertag, genau. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Donnerstag, 26. Extra Öffnungstag, Mützenparty. Die Mützenparty. Wer eine Mütze aufhat, 10 Euro Bonusverzehr bis 24 Uhr. Willkommen bei Hitradio. Ho, ho, ho, ho, ho. Ho, ho, ho, ho, ho. Merry Christmas. Just put the needle on a really unique record album. Here is a complete disc jockey show with all the modern pace of today's exciting radio. Macht euch jetzt bereit für die volle Ladung Power. One, two, three, four, wop, wop, wop, wop, boom. Den Knüller zurzeit. 19:25 Uhr. Ich weiß, was ihr braucht. Power. Absoluter Wahnsinn. Ah. Rammstein für Nachtschwärmer. Die doofe Witze-Ecke. Was gut. Die doofe Witze. Was gut ist, muss auch teuer sein. Jetzt, wo es nur noch ein paar Tage bis zum Weihnachtsfest sind, sollten Sie noch einmal gründlich den Katalog von Elitär und Unpraktisch durchstöbern. Für kurzentschlossene Goldcard-Inhaber gibt es in unserem Versandhaus die Prompt- und Überflüssig-Hotline, bei der Sie im Handumdrehen noch etwas wirklich Ausgefallenes bestellen können, zu einem Preis, zu dem Sie auch in Ihrem Golfclub Ja sagen können. Für alle, die gerne sitzen und sich mit der Hand in den Hintern fahren, Hemo Beauty, das Schönheitsfluid für Ihre Hämorrhoiden. Auf der Basis 100%iger Öl-Wasser-Salzsäure-Emulsion und dem Duft frisch überfahrener Wanderkröten bekommen Sie diese Salbe in den drei Farbnuancen normaler Stuhlgang, nach 12 Doppelkorn, 10 Uso, 2 Souflaki und 1 Kilo Backpflaumenschiss sowie in Mintgrün. Hemo Beauty für die moderne, konsequente Hämorrhoidenpflege jetzt beim Versandhaus Elitär und Unpraktisch für nur 8.999 Mark im praktischen 25 Gramm Tiegel bestellen. Auch hier gilt wieder unser Angebot. Die ersten 100, die sich Hemo Beauty bestellen, bekommen einen Flakon Hugo Gülle Aftershave kostenlos dazu. Freust du dich schon auf Weihnachten? Yippie! Schöne Geschenke? Weihnachten? Weihnachtsessen? Weihnachtsbäume? Weihnachtswichteln? Weihnachtsgeschichte? Weihnachtsbaum? Weihnachtsrache? Weihnachtsbotschaft? Weihnachtsstimmung? Weihnachtswichteln? Weihnachtswunder? Weihnachtseinkäufe? Weihnachtsmann?

Und jetzt zu den Feiertagen hin gibt es einige extra Öffnungstage. Also erstmal zu heute. Pimp the Tree. Der Codex Weihnachtsbaum wird geschmückt. Ihr bringt irgendwas mit, das für den Weihnachtsbaum zu verwenden ist. Pro Teil bekommt ihr 5 Euro. Aber maximal nur 3 Teile, also 15 Euro. Und nur bis 24 Uhr. Aha! Morgen Samstag, 21. Minimal X Mess. Dienstag, 24. Merry X Mess. Ab 22 Uhr. Mittwoch, erster Weihnachtsfeiertag. Christmas Black Jam. Codex Club in Aachen. Black auf allen Floren und Floors. Mittwoch, zweiter Weihnachtsfeiertag. Mützenparty. Donnerstag, zweiter Weihnachtsfeiertag. Ich komme schon ganz durcheinander hier. Donnerstag, 26. Mützenparty. Ja? Freitag, 27. Candy Shop. Und Samstag, 28. Hashtag elektronische Party. Mehr Infos unter codex-club.de. Radio Ohr. Einfach näher dran. So, jetzt kommt der Best of. Möge die Party beginnen. Das ist ja wirklich total abge... 25 Interpreten. Auf knapp 4 Minuten. Verboten. Break down. Achtung, Nachtschwärmer. Wherever you are, I never hit so hard in love. Commute. was geben. Da wird euch der Arsch versohlt. Welch ein Zittern, welch ein Beben. Gleich werdet ihr von mir abgeholt. Einmal werdet ihr noch wach. Und dann kommt der erste Schlag. Morgen, Kinder, wie... Heute Abend, Bomben stimmen. Schneller! Schuhverkäufer, lass die Finger weg. Geht voll ab! Ja! Geh auf Maximum, auf Maximum! 1, 2, 3... Jetzt gehen wir auf Maximum hier auf Maximum! Maximum, Maximum, Maximum, Maximum! Finger weglassen. Hat er wieder eine Stimmung heute? Warst heute nicht am Weihnachtsmarkt? Ah, er geht noch. Ja. Komm, sei besser drauf hier. Darf ich es sagen? Nein. Zur Hölle. Ja. Tonight just wants to say a very Merry Christmas. You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby, from dusk till dawn. You don't need experience to turn me out. You just need it. We'll be right back. got enough top dirty, baby. Als Baby. 20.03 Uhr im Freitagabend, Weihnachtszeit. Und in dieser Weihnachtszeit höre ich doch diese Botschaft: Der Wendler möchte ins Dschungelcamp. Das darf doch nicht wahr sein. Da müssen wir gleich was dagegen tun. Ah. Und da hilft mir ein Freund, Oliver Kalkofe. Was wäre, wenn ich mich frage,

Martin Garrix und Gwen Stefani. 20.23 Uhr am Freitagabend. Das ist ja noch besser! XXXL. Dreier Stecker auf zweier Stecker Stromadapter. Zick, zack, Elektroschock. Da blitzt es in den Boxen. Alles ist vergessen, meine Augen machen Ding, Ding. Und alles ist vergessen, meine Augen machen Ding, Ding. 20:30 Uhr, halb neun. David Guetta und unser lieber alter Bekannter Chichi D'Agostino. Und alle, die sich zugeschaltet haben, willkommen. Und die noch dabei sind, extra willkommen. Ganz klar. Heute Ghost Christmas. Besinnliches zum Fest auf CD, MC und BSE. Schöner kann man nicht Weihnachten feiern. Das Christkind gesehen. Ich hab's überfahren, es war ein Versehen. Ich hatte gerade die Äuglein zu. Ich träumte beim Fahren in himmlischer Ruhe. Das Christkindl hat in dieser heiligen Nacht Bekanntschaft mit meinem Kühler gemacht. Später sah ich auch noch den Weihnachtsmann. Er feuerte gerade seine Rentiere an. Ich überholte den langsamen Wicht, doch sah ich den Gegenverkehr dabei nicht. Ich wich noch aus, doch leider nicht Santa. Ein kurzes Rumsen und er klebte am Manta. Am Ende sah ich auch Nikolaus. Er stürmte gerade aus dem Freudenhaus. Er kam ganz hektisch über die Kreuzung gelaufen, wollte am Automaten neue Präser sich kaufen. Mein Auto und mich hat er wohl nicht gesehen. Jedenfalls blieb nur seine Stiefel stehen. So ist die Moral von dem Gedicht: Fahr zu schnell dein Auto nicht. Denn als ich zu Haus war, da musste ich heulen. Mein schöner Wagen, der hatte drei Beulen. Vom Niklas, vom Christkind und vom Santa Claus. Ja, nächstes Jahr Weihnachten, das fällt dann wohl auch nicht. Ja, hoffentlich nicht. Ja. Schlimmer als selbstgestrickte Socken. Der größte Schrott zum Fest. Das ist furchtbar. Hier kommt erst der Spaß und dann das Vergnügen. Kapiert? Das ist ja irre. Abgefahren, was? Abgefahren. Abgefahren, Action. Keine halben Sachen, einfach geil drauf. Alles, was du willst. Einfach der Hammer. Wow. Abgefahren. Halleluja. Halleluja. Auf die Ohren. Every step you take, I'll be watching you.

Dienstag, 24.12. Merry Xmas. Mittwoch, 25. Erster Weihnachtsfeiertag, Christmas, Black Jam. Hip-Hop auf allen Floren. Codex Club in Aachen. Donnerstag, 2. Weihnachtsfeiertag, am 26. Mützenparty. Wer eine Mütze aufhat, an eine Weihnachtsmütze, 10 Euro Bonusverzehr. Freitag, 27. heute in einer Woche, Candy Shop. Und nicht vergessen, Nachtschwimmer an Silvester bin ich hier. Ab 19 Uhr. Und da feiern wir wieder eine rauschende Party. Genau. Codex Club in Aachen. Jetzt wird gerockt. Macht euch bereit und auf geht's. Luftunterstützung anfordern. Wie geht das jetzt nochmal? Get ready. Zum Arsch aufreißen gut. Mr. Bombastic. We are some bombastic, romantic, fantastic lover. Shaggy. Mr. Lover, lover. Now, Mr. Lover, lover. Girl. Mr. Lover, lover. Now, Mr. Lover, lover. She call me Mr. Bombastic. Tell me fantastic. Touch me, not me, but she says I'm Mr. Romantic. Tell me fantastic. Touch me, not me, but she says I'm Mr. Smooth. Just like a silk. Savan, cuddly, yummy up like a quilt. I'm a lyrical lover. Now take me in a pill with my sexual disease. I'm only well built. I'm just like a turtle crawling out of my shell. Girl, you got to beat me, body put me under a spell. With your couscous perfume, I love your sweet smell. You're the only young girl who can ring my bell. And I can take Richards. And so you tell me what to well. I'm bombastic, really fantastic. Touch me on my body, says I'm Mr. Romantic, really fantastic. So touch me on my body, says I'm Mr. Boom, boom, boom, boom, boom. Sneeze. Well, are you are the one and me are the cheese. And if I'm me, after all, the baby love you the bees. I'm bombastic, really fantastic. Stop me on me, but she says I'm Mr. Romantic, really fantastic. Stop me on me, but she says I'm Mr. Boom, boom, boom. Bombastic, really fantastic. Stop me on me, but she says I'm Mr. Boom. Aber leichter kann Shaggy. Aber wer ist die Rockbände, die da mitspielt? Na, Mr. Lover, Lover. Rage Against the Machine. Genau, Nachtschwärmer. Na, Mr. Lover, Lover. She called me Mr. Bomba. Tell me fantastic. Touch me, not me, but she says I'm Mr. Romantic. Tell me fantastic. Touch me, not me, but she says I'm Mr. Bombastic. Why? Oh mein. Mein Kumpel kommt wieder zurück. Ja. Hallo Earl, grüß dich. Hey Doofkopf, es ist Zeit für den Bandi-Schlachtruf. Nein, jetzt nicht, Earl. Siehst, es ist noch besser drauf. Hat ein paar Glühweine gekippt. Dann geht's. Oder warst du auf dem Weihnachtsmarkt? Das ist eine Ansammlung von Läden mit billigem Plunder, der nur geschmacklose, drittklassige Käufer anspricht. Ja, ja. Das ist der heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Heute. Ja, mal schauen, was die E-Mails machen. Ne? Ein Markus W. aus E. Aus dem württembergischen Landesteil Impfingen. Kennt ihr Impfingen? Das ist in der Nähe von Horb am Neckar. Ja, der Pfarrer hat mal früher die Chronik geschrieben, ein dem Trunke ergebenes arbeitsscheues Völklein. Ja! Wir haben Freitag. Hallo Nachtschwärmer. It's Christmas time, boys and girls, so let's party! Simu, she move. I like the way she turn around, but somehow still face me. A sweet girl, was tasty. For the cash, she dashed like Stacy. Said she wanna move from there. Toss a little shot, all she knew was yeah. So to act like you know, left in the game, having to act like I'm here. Kurz nach 21 Uhr. Voll die Wende. Weihnachtszeit. Axelaf, Pet Shop Boys und Kylie Minogue. the way she turn around, but somehow still face me. A sweet girl, was tasty. Throw the cash, she dashed like Stacy. Said she wanna move from there. Once a little shot, all she knew was yeah. Told her act like you know. And the gang having to act like I'm hurting. Bin ich noch bei der Notrufzentrale? Ich muss ganz dringend etwas melden, wissen Sie? Ein Nummer-1-Hit! Und nun wieder das Weihnachtsspektakel. Hitradio Ur. Mein Radio Ur. Von draußen, vom Walde komme ich her. Ich muss euch sagen, es Weihnachten sehr. Überall auf den Tannenbitzen, da ich wie sie quasi goldene Lichter blitzen. Denkt ihr, er wäre offener Sack? Schnackschnick, zugebunden bis oben hin, ist gewiss was Schönes drin. Werbung. Was? Werbung? Was? Werbung natürlich.

sonst würden da manche ganze Kartons vorbeibringen. Das muss ich ein bisschen einschränken. Genau. Einlass 22 Uhr. Heute, morgen Samstag, Minimal Xmas. Elektronische Party. Dann gibt's jede Menge extra Öffnungstage. Codex Club in Aachen. Zum Beispiel Dienstag, 24. Merry Xmas. Einlass 22 Uhr. Mittwoch, 25. Erster Weihnachtsfeiertag, Christmas Black Jam. Hip-Hop auf allen Floren und Floors. Donnerstag, zweiter Weihnachtsfeiertag, Mützenparty. Wer eine Weihnachtsmütze auf hat, 10 Euro Bonusverzehr bis 24 Uhr. Und heute in einer Woche, Candy Shop. Mehr Infos unter codex-club.de. Der Charlie pur, die Leute sind drauf und sie drehen das Radio auf. Charlie spielt die größten Hits. Die Party steigt und alle hören zu. Charlie gibt so leicht keine Ruhe, denn er will Spaß. Er will einfach nur Spaß. Und die Leute schreien Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Eiskalt lässt du meine Seele erfrieren. Das ist Wahnsinn. Du spielst mit meinen Gefühlen. Und Charlies Show ist lange noch nicht Müll. Denn Charlie weiß, was er seconds to terminate this tape. 5, 4, 3, 2, 1. In the mix. This is a test of the emergency broadcast system. Action. Man gibt's dir Geschenke, ey. Man gibt's dir Geschenke. You better beware and you better take care, 'cause everybody knows the Christmas bear. Pretty white trees and pretty long legs. Wasn't it Christmas, the thing with the eggs? dreaming of a white, of a white, white Christmas. Through the funky claws, through the funky Santa Claus, 'cause he is really the only witness. Silent night. My night. Holy night. Is your night. Silent night. It's the Schenke. Holy night. Silent night. The jingle bells ring, a ding, a ding, a dong. You better go to dance, 'cause you're big and strong. Dance, dance, dance. Gotta do the Christmas, Christmas dance. Dance, dance, dance. Gotta do the Christmas dance. You better dance. Dance, dance, dance. Gotta do the Christmas dance. Klasse aus. Nagelt dich zurzeit jemand? Mein Mann nagelt mich. Wie bitte? I'm no Superman. I'm no Superman. Me, I go blame. I lick your bum bum down. Take the madness, they say that I'm a snowman. Stab somewhere down the lane. I lick your bum bum down. These are never open and they blow down my door. Rain it apart, through my window. So they put me in the back, they bar at the station. From that point on, my reach my destination. Where the destination is, and out of east attention. Where them do down my pants, look up my bottom. So informer, you know, say that I'm a snowman. I go blame. I lick your bum bum down. Take the man that says that I'm a stomach stab. Somewhere down there. Take the man that says that I'm a stomach stab. Somewhere down there. Take the man that says that I'm a stomach stab. Somewhere down there. Take the man that says that I'm a stomach stab. Somewhere down there. Take the man that says that I'm a stick. The man that says that I'm a stick. The man that says that I'm a stick. The man that says that I'm a stick. The man that says that I'm a stick. The man that says that I'm a stick. And they keep on going power. They want the form, they said they want the one. If I want to use the one, so now me call me lover. Love who me calling on the one, tell me. I'm in love, you're my heart down to my belly. It's another stomach, I'll be cool and diddly. It's the one MC Shannon, the one that is known. Together we all love him, it's a tornado. Informer, you know is like some without a lane. I like it boom boom down. Informer, you know, say that I'm a snow, me, I go blame. I like it boom boom down. Take them on the city, then I'm a snow, me, stop some without a lane. Take them on the city, then I'm a snow, me, stop some without a lane. Take them on the city, then I'm a stick, them on the city, then I'm a stick, them on the city, then I'm a stick, them on the city, then I'm a stick, then I'm a stick, then I'm a stick, then I'm a stick, then I'm a stick. Keep on bomb dance. Christmas. Besinnliches zum Fest auf CD, MC und BSE. Schöner kann man nicht Weihnachten feiern. Was die anderen sagen, das ist mir egal. Du bist zwar scheiße, doch bei mir erste Wahl. Ich mag deine Art, genau wie sie ist, obwohl du richtig scheiße bist. Ich liebe dich, obwohl du scheiße bist. Übrigens, ich kauf dich nicht, weil du so scheiße bist. Kapiert ihr Jamba-Bimbos? Egal wie viel hässliche, fette Flauschviecher mit Tourette-Syndrom ihr noch als kindische Klingelkotze auf uns loslasst. Und außerdem melde ich euch dem Tierschutz. Denn als bekloppter, blöden Bimmelton für so eine gepiepste Proletengrütze missbraucht zu werden, hat echt kein Tier dieser Erde verdient. Heute Abend Bombenstimmung. Schneller, spannender, gnadenlos. Geht voll ab. Barfuß oder Lackschuh? Foulspiel oder fair? Barfuß oder Lackschuh? Foulspiel oder fair? Fair. Abgehen oder zugucken, Platte oder Sampler, DJ oder Rapper, anders oder besser, Homo oder Freundin, Atlas oder Navi, Mami oder Papi, Saft oder Kaffee, DJ oder MC, Soundsystem, Live-Act, nenn's wie du willst, denn aus West-Berlin, Ost-Berlin, dein Dreieck, das ein Kreis ist, für jung oder alt, wir sind bald. Besitzer, der Übergang von Kacker oder Volltreffer. Ich nehm das ist leer, nein, ich lass es lieber. Battle Rap gepaart mit Vogelstimmen und Wanderliedern. Ey, du nimmst dir den Joint, nein, du lässt es lieber. Gewisse Dinge sind unzertrennlich, so wie die Stiebers, die sind beides. Barfuß oder Lackschuh, genau wie wir sind beides. Ballspiel oder fair, wir sind beides. Der Bombenleger mit den langen Haaren, wir sind beides. Schon wach oder liegst du im Bett so um kurz nach acht? Auf Frühaufsteher oder Night Flight Nachtschicht? Ich lass dich in Ruhe, kriegst von mir einen Arschtritt, bekommst beides wie eine Kugel und ein Softeis. Und zwar so oft, wie's der Nachbar noch treibt, bleib ganz cool und bekomm Angstschweiß. Gib'n Fick auf den Scheiß, ich bin's alright. Also kaufst du jetzt die Platte? Nein, du lässt es lieber. Ich bitte dich darum und stress nie wieder. Steh auf, ball die Faust, nein, du lässt es lieber. Das Leben unberechenbar. Kleine Dicke, ja! Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Clap your hands, everybody! We like the music, we love the disco sound. Hallo Lackschwärmer, ihr seid vollkommen richtig hier. Was ist hier los? Radio. Oh. Ein hochfrequenter Albtraum. Einfach näher dran. Einfach näher dran. Dazu, eine völlig andere Version jetzt von Kiss und Moby. Mal auf die Uhr sehen, 21.38 Uhr am Freitag. An diesem weihnachtlich angehauchten Freitag.

Codex Club in Aachen. Connection complete. Connection complete. Ja, Freitag ist wieder Codex-Tag. Einlass 22 Uhr. Heute Pimp the Tree. Der Christbaum wird geschmückt mit euren Beigaben. Und die bringt ihr bitte mit. Ihr bekommt nämlich für jedes Teil 5 Euro. Also Weihnachtskugel, Lametta, Tannenzapfen oder was auch immer. Das geht aber nur bis 24 Uhr. Und maximal 3 Teile. Ja? Heute Freitag. Ja, und nach meiner Sendung kommt wieder die Live-Übertragung nach 23 Uhr direkt aus dem Club. Morgen Samstag Minimal X-Mass. Codex Club in Aachen. Connection complete. Dienstag, 24. Extraöffnungstag Merry X-Mass. Einlass auch 22 Uhr. Mittwoch, 1. Weihnachtsfeiertag, 25.12. Christmas Black Jam. Black Hip-Hop auf allen Bereichen. Donnerstag, 2. Weihnachtsfeiertag, Mützenparty. Wer eine Weihnachtsmütze aufhat, 10 Euro Bonusverzehr bis 24 Uhr. Und Freitag, heute in einer Woche, Candy Shop. Mehr Infos unter codex-club.de. Wow. Wow. Ihr wisst Bescheid? Ja. Atmosphäre und Leben pur jede Woche bei 2000. Sound hier. Auf dem Fall voll ab. Ach, mach doch die Klappe zu. Achtung, den ganzen Abend Hochspannung. Hochspannung den ganzen Abend. Herzlich willkommen zu der billigsten Show der Welt. Ja, ist denn das die Möglichkeit? Na geil. Macht euch schon fast gefallen. Wahnsinn auf Sendung. Garantiert nicht ohne Nebenwirkungen. Oh, das wird ja immer schöner. Gleich geht die Welt unter und wir sind live dabei. Yesterday, you can care all you want. Everybody does, yeah, that's okay. Yeah. So slide over here and give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. You're one of my kind. Ow! Yeah. Immer nach dem zweiten Werbeblock pro Stunde bringen wir 80 oder 90 oder sowas. Wie gefällt dir denn die Musik? Nie fragen. Radio Ohr. Super cool. Super komisch. Das ist eine doofe Sendung. Nein, nein. Da wünscht man sich ja das Dampfradio zurück. Ja. The place turn off the bass and make them all have fun. How we have blaze the fire, make it burn them. We must up the place, turn off the bass and make some sound, boy, run. And we will end your week just like a Sunday. We must up the place, turn off the bass and make them all have fun. Relax and blaze the fire, make it burn them. We must up the place, turn off the bass and make some sound, boy, run. And we will end your week just like a Sunday. Wer sich nicht in Diskotheken aufhält, das ist der vorherrschende Trend gerade. Aber wenn man das Vollpower hört, das macht so derart an. Heute goes Christmas. Besinnliches zum Fest auf CD, MC und BSE. Schöner kann man nicht Weihnachten feiern. Stinkböckchen, stinke, stinke, stink. Stinkböckchen, stink. Kacke klebt am Hintern, schon seit letztem Wintern. Wisch dir ab den Pöter, wird sonst immer röter. Schnee, Schneeflöckchen, Scheißröckchen, warum kommst du geschneit? Keiner hat dich gerufen, niemand hat sich gefreut. Du fällst auf die Straßen, du blöder Idiot. Alles wird glatt und rutschig, Leute fahren sich tot. So, das reicht. Das ist eine Zumutung. Sofort aufhören. Schaltet ruhig auf einen anderen Sender. Maul halten. Alle mal herhören. Die Sendung eskaliert. Jetzt ist der Bart ab. Was für ein Albtraum. Oh, komm. The Music Maker. Can't touch this. Can't touch this. Gonna do it all that junk, all that junk inside your trunk. I'ma get you drunk, get you love drunk off my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my lovely little mom. Check it out. My music hit me so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me. What am I doing? Touch this. Yeah, that's how we living and you know can't touch this. I drive these brothers crazy. I do it on the daily. They treat me really nicely. They buy me all these ices. Dolce and Gabbana, Fendi and Madonna. Karen, they be sharing all their money. Got me wearing fly. Girls, but I ain't asking. They say they love my ass. And 7 G's to religion. I say no, but they keep doing my love. My love, my love, my love. You love my lady love. Man. I love how all girls are move them body. And when you move your body, you want to move it nice and sweet and sexy. Alright? Woman, you're cute. How you doing? You know makeup. Rich in a cute body. You want me mad, man? Woman, you're cute. How you doing? You know makeup. Rich in a cute body. You want me mad, man? Woman, physically fit. Physically fit. Physically, physically, physically. Woman, physically fit. Physically fit. Physically, physically, physically. Woman, you're nice, sweet, fantastic. Bitch, you're funny, you're not a bit tight. And woman, you're nice, sweet, funny, targeted. Funny you shall never be tight and woman and nice, sweet, fantastic. Bitch upon you shall never be tight and woman and nice, sweet, funny target. Bitch upon you shall never be tight and I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to gotta get that. Gotta get that. Gotta get it. Got that hit to be fly. You can get that bass on below. I got that rock and roll. Wow, real to real. MC Hammer. Black Eyed Peas. Alles da drin, nach Schwemmer. Und so laufen da also 98% dieser Sendung. Alles Songs, die nicht normal sind. Also veränderte Songs, Remixe, Mashups und so weiter. Nur für euch. 22 Uhr und 2 Minuten. Hey! Nochmal. Servus. Hallo. I can't win, I can't reign, I will never win this game without you. Rand und Band. Licht aus. Spot an. Just a touch of hand or a moment to share. Can't deny the urge to make them want.

sind deine Blätter. So Leute, jetzt ist aber Schluss hier mit dem Gegröle. Bring the action. Genau, 22.30 Uhr am Freitag, am weihnachtlichen Freitag heute Abend. Aber das ist auch nicht wie das Original, da ist Tears for Fears viel mehr eingebaut. Die doofe Witze-Ecke. Wir befinden uns in Friesland, Ostfriesland, ganz hoch im Norden, da wo Otto herkommt, ha, genau. Da unterhalten sich zwei, da drüben auf dem Deich, da hatte ich das erste Mal Sex, ach wat, jo, und ihre Mutter stand ein Meter daneben. Ja, was hat die gesagt? Das ist wieder zu hart. Ja, ist schon gut. Dankeschön. Britney, babe. Aber nein. Ach ja, komm, zur Feier des Tages. Zwei Kumpel. Hast du schon mal mit meiner Frau geschlafen? Um Himmels Willen, nein. Du bist doch mein bester Freund. Das würde ich nie tun. Solltest aber mal. Macht mehr Spaß als mit deiner. Zustände sind das wieder. Nicht zur Nachahmung empfohlen, Nachtschwimmer. Ja. So, das reicht. Das ist eine Zumutung. Sofort aufhören. Schaltet ruhig auf einen anderen Sender. Maul halten. Da ist ein Verrückter. Und der Bundesanstandsminister warnt. Achtung, diese Sendung ist unanständig. Aber äußerst angenehm, Jada. There's no business like sau business. Ruhe bitte, hier kommt Nena. Spezial. Absolute Spitze. Oh, mein Schuhverkäufer kommt zurück. Ach Gott, der wackelt. Der war bis jetzt auf dem Weihnachtsmarkt. Ich ahne Schlimmes. Also, was gibt's? Oh nein, jetzt singt er auch noch. Oh nein. Ist der dicht? Sleep in heavenly peace. Ja, ehrlich. What the fuck?

Morgen Samstag Minimal X-Mass. Minimal X-Mass. Elektronische Musik. Dann kommen die extra Öffnungstage Dienstag, 24. Merry X-Mass. Mittwoch, 1. Weihnachtsfeiertag, 25. Christmas Black Jam. Hip-Hop auf allen Floren. Fluren und Floren. Ja, genau. Codex Club in Aachen. Connection complete. Dann kommt der 2. Weihnachtsfeiertag, da ist auch geöffnet, am 26. Da gibt's eine Weihnachtsmützenparty, ja? Wer eine Weihnachtsmütze aufhat, 10 Euro Bonusverzehr. Bis 24 Uhr wie immer. Freitag, 27. aber da hören wir uns ja wieder, Candy Shop. Und Samstag, 28. Hashtag, auch wieder elektronische Musik. Oh, wie die Zeit vergeht, verdammt Nachtschwärmer, hä? 22:50 Uhr. Mehr Infos unter codex-club.de. Mami, erzähl mir noch eine gute Nachtgeschichte. Es war einmal ein alter Schweinehund. Nein, nicht schon wieder von Charlie. Ich wünsche allen ein schönes Weihnachtsfest, Nachtschwärmer. Wir hören uns wieder am kommenden Freitag und an Silvester. Und Al, wieder einigermaßen nüchtern, ne? Aber wirklich, so habe ich dich noch nie erlebt. Charlie, noch nie in meinem Leben hat mich jemand so beleidigt. Da hättest du nicht so viel gesoffen. Oh, Al, das ist furchtbar mit dir, ne? Aber ich lege mich nicht auf den Bauch und spiele tot. Oh ja, lass Reste noch am Leben, wir gehen bald ins Bett. Und hier eine Blitzwarnung. Der Bundesgesundheitsminister warnt. Vorsicht, diese Sendung macht sich Showtime. Besondere Wünsche. Aber ich schaffe nicht alle besonderen Wünsche, leider. So, wie sieht es aus? Komm jetzt. Wir schließen Frieden. Geh weg. Komm. Ja. Geh trotzdem weg. Das ist mein Schlusssong. Helene Fischer. Nochmals allen ein schönes Weihnachtsfest. Ja. Ich bin noch nicht mal halb besoffen. Hey, DJ! Los. Was korrekt, Techno-Bass. Bewegt euch, ihr müden Säcke! How low can you go? Ihr müden Säcke! 23 Uhr. Aus Deutschland und der Welt. Hitradio Ohr. Die Nachrichten. Im Studio Moritz Einzel. Der aus der Lagerhaft in Russland entlassene Kreml-Kritiker Chodorkowski ist in Berlin im Hotel Adlon untergekommen. Der frühere Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher verließ am frühen Abend das Hotel. Genscher hatte Chodorkowski am Nachmittag vom Flughafen abgeholt. Im Gespräch mit den ARD-Tagesthemen zeigt sich Genscher sehr dankbar für diesen Gnadenakt des russischen Präsidenten. Er ist zuversichtlich, dass die Freilassung Chodorkowskis ein wichtiges und ermutigendes Signal ist. Im Hotel Adlon hier in Berlin erholt sich Chodorkowski nun erst einmal von den Strapazen. Hier, in diesem Hotel, hatte er vor 10 Jahren seinen letzten öffentlichen Auftritt im Westen. Kurz danach wurde er in Russland verhaftet. Aus Berlin, Dirk Steinmetz. Deutschland wird offiziell zu den Teilnehmerstaaten der geplanten Friedenskonferenz für Syrien gehören. Das bestätigte UN-Vermittler Brahimi in Genf. Die Konferenz soll am 22. Januar in Montreux beginnen und dann in Genf fortgesetzt werden. Die syrische Regierung habe inzwischen die Teilnahme einer Delegation fest zugesagt. Daneben seien die UN, die 5 ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrates, USA, Russland, Frankreich, Großbritannien und China, ebenso wie die EU, die Arabische Liga und 26 weitere Staaten vertreten. Nach dem Deckeneinsturz im Londoner Apollo-Theater haben Experten mit der Suche nach der Ursache begonnen. Als erste Folge sollen nun alle historischen Theater in der Londoner Innenstadt auf ihre Sicherheit hin überprüft werden. Erst